Sport. Rainer war nie schmutzig und er hat nie feucht geträumt. Und in seinem Zimmer war immer aufgeräumt. Rainer hatte Akne und zu Übel, starken Mundgeruch. Keiner wollte wagen, damit sich zu plagen, er bekam nie Besuch. Denn doch aus Rainer wurde ein angesehener Mann. Sein Heimatort hat einen Platz nach ihm benannt. Es gibt auch eine Stiftung, die seinen Namen trägt. Und er tut, als ob sein Herz für Kinder schlägt. Kommt um einer blöd, dann packt er seinen Ellenbogen aus. Keiner will es wagen, damit sich zu plagen. Links rein, rechts raus. Rainer ist rhetorisch, vielen überlegen. Das ist wohl sein Glück. Und er scheint die Tiege sein privates Leben, das verbirgt ihr Geschick. Rainer war ein ganz alleiner. Und mit Rainer wollte keiner auch nur reden, no, no. Rainer wurde ein gemeiner. Hey, Rainer war keiner mit dem einer meiner mir Bekannten was zu tun haben oder Mädels tanzen, weil seiner einer schon im frühen Alter der Haarspalter, der entzückt später bester Fingerschnipper, immer Timmer tickt. Sein Oberkörper Arbeitsblätter steht verdeckt. Abschreiben für Mitschüler hat kein Zweck. Rainer nach dem Sport derjenige, der niemals duscht. Dies der Grund für seinen beißenden Körpergeruch. Rainer ist rhetorisch, vielen überlegen. Das ist wohl sein Glück. Und er scheint die Tiger sein privates Leben, das verbirgt er geschickt. Rainer war ein Junge aus einem kleinen Ort. Er hatte kein Interesse an Mädchen oder Sport. Rainer war nie schmutzig und er hat nie feucht geträumt. Und in seinem Zimmer war immer aufgeräumt.